Hier steht Bertolt Brecht auf einem weißen Stein, 1921. Hier steht Bertolt Brecht auf einem weißen Stein, fleischfressender Esel, bußfertiges Schwein, halber Niggergötze und halber Affe, Maulheld, Zutreiber, Speichellecker und Pfaffe, ein Altweiberfurz, ein nasses Kind, das flähnt, schweinisch, halsabschneiderisch und impotent. Oh, lacht ein gutes Lachen und weint ein Weinen echt und macht ein Kreuz in der Luft über den armen Bertolt Brecht. Vom lieben Gott geschaffen und wieder vergessen, ließ keiner einer blatternarbigen Seele ein Messer. Nackt wie ein Stein bin ich seit Tag und Jahr dem Schnaps verfallen mit Haut und Haar. Wasser im Auge, Frost in der Brust, hat keiner zu einem Elend Lust. Oh, lacht ein gutes Lachen und weint ein Weinen echt und macht ein Kreuz in der Luft über den armen Bertolt Brecht und macht ein Kreuz in der Luft über den armen Bertolt Brecht. Das ist schon fertig, oder? Das Manifest 1945. Kriege zertrümmern die Welt und im Trümmerfeld geht ein Gespenst um. Nicht geboren im Krieg, auch im Frieden gesichtet seit lange. Schrecklich den Herrschenden, aber den Kindern der Vorstädte freundlich, lugend in ärmlicher Küche, kopfschüttelnd in halbleere Speisen. Abpassend dann die Erschöpften am Gatter der Gruben und Werften, Freunde besuchend im Kerker, passierend dort ohne Passierschein, selbst in Kontoren gesehen, selbst gehört in den Hörsälen, zeitweise riesige Tanks besteigend und fliegend in tödlichen Bombern, redend in vielerlei Sprachen, in allen und schweigend in vielen, Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht der Paläste, ewig zu bleiben gekommen, sein Name ist Kommunismus. Bericht über den Tod eines Genossen, 1931. Aber als er zur Wand ging, um erschossen zu werden, ging er zu einer Wand, die von seinesgleichen gemacht war und die Gewehre gerichtet auf seine Brust und die Kugel war von seinesgleichen gemacht. Nur fortgegangen waren sie also oder vertrieben, aber für ihn doch da und anwesend im Werk ihrer Hände. Nicht einmal die auf ihn schossen waren andere als er und nicht ewig auch unbelehrbar. freilich. Er ging noch gefesselt mit Ketten, geschmiedet von den Genossen und angelegt dem Genossen, und er, der es begriff, begriff es auch nicht. Doch dichter wuchsen die Werke, er sah es vom Weg aus, schon Stein an Schornstein, und da es am Morgen war, denn man führt sie am Morgen hinaus, für gewöhnlich waren sie leer. Er aber sah sie angefüllt mit jenem Heer, das immer gewachsen war und noch wuchs. Ihn aber führten seinesgleichen zur Wand jetzt, und er, der es begriff, begriff es auch nicht. Lebensmittel zum Zweck, 1953. An Kanonen gelehnt, teilen die Söhne McCarthys Schmalz aus. Und in unendbarem Zug auf Rädern zu Fuß eine Völkerwanderung aus dem innersten Sachsen. Wenn das Kalb vernachlässigt ist, drängt es zu jeder schmeichelnden Hand, auch der Hand seines Metzgers. Böser Morgen, 1953. Die Silberpappel, eine ortsbekannte Schönheit, heut eine alte Vettel. Der See, eine Lache Abwaschwasser, nicht rühren. Die Fuchsien unter dem Löwenmaul, billig und eitel. Warum? Heut Nacht im Traum sah ich Finger auf mich deutend, wie auf einen Aussätzigen. Sie waren zerarbeitet und sie waren gebrochen. Unwissende schrie ich schuldbewusst. Auf einige Paragraphen der Weimarer Verfassung, 1930, Paragraph 111. 1. Lauf, lauf, Prolet, du hast das Recht, ein Grundstück zu erwerben. Dazu hast du das Recht. Du hast das Recht am Wannsee, du hast das Recht am Nikolassee. Jetzt braucht kein Prolet mehr Hungers zu sterben. Er hat das Recht, ein Grundstück zu erben. Er hat ein Recht, das ist nicht schlecht, er darf etwas erwerben. 2. Halt, halt, Prolet, das Grundstück da, das hat schon einer erworben. Dazu hat er das Recht. Er hat das Recht am Wannsee, er hat das Recht am Nikolassee. Da musste schon warten, bis er gestorben. Dann hat es wieder ein anderer erworben. Der hat geblecht und das war sein Recht, sonst hättest du was erworben. Lied des David, 1920. Stark ist der Stier, der den Himmel nicht sieht. Er geht herum in der Sonne und stampft das Gras nieder. Ha, lacht in Juda und klatscht, weil der Stier stark ist. Stark ist der Stier, aber das Gras ist stärker. Dass er niederstampft, es kennt den Himmel und richtet sich wieder auf. Ha, lacht in Juda und klatscht, weil das Gras stärker ist. Der die Wolken ansiehet, ist wie der Stein, der fest sitzt. Aber der Stein muss nicht fort und geht nicht zur Tränke. Ha, lacht in Juda und klatscht, weil der Stein nicht fort muss. Der Stein muss nicht fort Aber wer blind ist, sieht die Wolke nicht. Ist das nicht schön? Ein Vollmaul haben, lacht den Juda und klatscht, weil ihr nicht blind seid. Und das Wasser schwillt bei Vollmond und es wird nicht mehr Wasser. Aber der Löwe stirbt Hungers, wenn er liegen bleibt. Stark sind die, da tun, was sie müssen. Stark sind die, da tun, was sie müssen. Und stärker sind, denen es nichts ausmacht. Denn der Hagel trifft sie nicht. Und der sie trifft, er erschlägt sie nicht. Haha, lacht den Juda, lacht und klatscht, klatscht den Juda, dass ihr noch lachen könnt. Lacht den Juda, lacht und klatscht, klatscht den Juda, dass ihr noch lachen könnt, dass ihr noch lachen könnt. Zwischen 33 und 38 geschrieben, nicht wenn du deine Arbeit beendigt, dein Ziel erreicht hast, sondern wenn die Welt mit dir fertig ist, dann bist du fertig. Der alte Mann im Frühling um 1918. Jugendjahren war der Frühling schöner noch als heut. Dass die schönen Mädchen schöner waren, ist das Letzte, was uns Alte freut. Deine Mutter sagt es auch seit Jahren, Alter macht das Urteil erst gescheit. Denn wir Alten haben viel erfahren. Aber dieses war die schönste Zeit. Dass die Wiesen nicht und nicht die Ähren wie dereinst zu golden und zu grün. Muss wohl sein, denn wenn sie noch so wären, könnt ich doch nie mehr zu ihnen hin. Aber dass die Sonne immer kälter, wo sie doch dereinst so herrlich war, ist nicht gut, denn wird man merklich älter, liebt man Sonne mehr mit jedem Jahr. Und Gedichte, Liebende und Leben ist nun anders, als es früher war. Und nur wir sind immer gleich geblieben, denn man hasst die Änderung im grauen Haar. Thomas Mann über die Verführung von Engeln. Das Gedicht ist entstanden 1948 in Zürich, von Brecht gezeichnet mit Thomas Mann, aber von Thomas Mann nicht autorisiert. Über die Verführung von Engeln. Engel verführt man gar nicht oder schnell. Verzieh ihn einfach in den Hauseingang, steck ihm die Zunge in den Mund und lang ihm unter den Rock. Bis er sich nass macht, stell ihn das Gesicht zur Wand, heb ihm den Rock und fick ihn. Stöhnt er irgendwie beklommen, dann halt ihn fest und lass ihn zweimal kommen. Sonst hat er dir am Ende einen Schock. Ermahn ihn, dass er gut den Hintern schwenkt, heiß ihn dir ruhig an die Hoden fassen. Sag ihm, er darf sich furchtlos fallen lassen, dieweil er zwischen Erd und Himmel hängt. Doch schau ihm nicht beim Ficken ins Gesicht. Und seine Flügel, Mensch, zerdrück sie nicht. Sonett Nummer 8 an Herrn Albert Frese, 1927. Weil er durch Lebensart mich ganz bestach, widme ich dies Sonett Herrn Albert Frese, dass unsere Nachgeburt noch von ihm lese, obwohl es ihm an manchem noch gebrach. Die Freunde waren seines Kummers Quell, und was sie sagten, war's, was ihn bedrückte, dass man der liebe Erstling schwierig pflückte. Sie führten ihn zu lernen ins Bordell. Der Dame sagten sie, dass er nichts wisse, und wirklich hat er sie auch nicht geschwächt. Doch zog er vor aus Gummi ein Gemächt und gab's ihr höflich, dass sie nichts vermisse. Was wollt ihr mehr? Ihm selber war es schlecht, denn diese Dame roch nach Ochsenpisse. Oyes, Oyes Wunschliste. Oyes Wunschliste. 17. Von den Freuden, die nicht abgewogenen, von den Häuten, die nicht abgezogenen, von den Geschichten, die unverständlichen, von den Ratschlägen, die unverwendlichen, von den Mädchen, die neuen, von den Weibern, die ungetreuen, von den Orgasmen, die ungleichzeitigen, von den Feindschaften, die beiderseitigen, von den Aufenthalten, die vergänglichen, von den Abschieden, die unterschwänglichen, von den Künsten, die unverwertlichen, von den Lehrern, die beirrtlichen, von den Genüssen, die aussprechlichen, von den Zielen, die nebensächlichen, von den Feinden, die empfindlichen, von den Freunden, die kindlichen, von den Farben, die rote, von den Botschaften der Bote, von den Elementen das Feuer, von den Göttern das Ungeheuer, von den Untergehenden die Lober, von den Jahreszeiten, na, was reimt sich? Der Oktober, von den Leben die Hellen, von den Toten die Schnellen. Klaunerin, 1926. Eins, ich will einen Kopfsprung machen. Was ein Hecht kann, kann ich auch. Zwei, ich würde Ihnen nicht raten, da herunterzuspringen, denn Sie sind kein Hecht. Eins, mein Instinkt sagt mir, spring herunter. Zwei, ich warne Sie, in dem Moment, wo Sie und der Boden zusammenstoßen, ist Ihr Kopf 3 Pfund Brei. Eins, ich schlage Ihre Warnungen in den Wind, sehen Sie. Zwei, dann will ich mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Eins, Obacht, Trommeln. Jetzt springe ich also. Zwei, zeigt seinen Kopf. 3 Pfund Brei. Eins, wenn Smilasch jeden Sonntag mit einem neuen Hut kommt, dann muss das ja auf die Dauer Ärgernis erregen. 2. Na, wenn schon. 1. Nein, denn wir, seine Freunde, müssen es ausfressen. 2. Na, wenn schon. 1. Ja, dann geht die Freundschaft eben in die Brüche. 2. Wenn schon. 1. Was heißt das, wenn die Freundschaft in die Brüche geht, dann wanken ja die Fundamente der Gesellschaft. 2. Nun, wenn schon. 1. Wenn man darüber kalt bleibt, dann ist man einfach ein Bolschewist. 2. Na, wenn schon. 1. Dann stürzt der Himmel ein. 2. Nun, wenn schon. 1. So ein Mensch wie Sie muss ja einfach niedergeschossen werden. 2. Na, wenn schon. 1. Erschießt 2. 2. Na, wenn schon. Wir haben noch eine letzte, die keiner versteht. 1. Im Stuhl. 2. Mit Maske. 1. Sind Sie Lindström? 2. Heiß. 1. Sind Sie Hamann? 2. Kalt. 1. Sind Sie Napoleon? 2. Kalt. 1. Sind Sie Hartung? Kaulbach? 2. Wer sind Sie eigentlich? 1. Zuckt Achsel.